Aus der Reihe Gauner, Räuber und Vaganten brachten wir die Folge Beruf Räuber. Das Manuskript schrieb Michael Krausnick. Sie hörten eine Schulfunksendung aus Heidelberg im Programm S2 Kultur.